Telekom Fernsprecher, Skalitzerstraße, Ecke Oranienstraße an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören einige Tauben, die hier vor dem Hähnchenimbiss Hühnerstall herumschwirren und auf Beute der Gäste hoffen. Ansonsten findet sich hier nur eine leere Parliament-Zigarettenschachtel, ein Kronkorken sowie wunderschön wachsende Unkrautpflanzen, deren Name ich leider nicht kenne. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Aber